Abschnitt 12 aus Die drei Musketiere, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 1 von Alexandre Dumas. Übersetzt von August Zoller. Georges Villiers, Herzog von Buckingham. Madame Bonacieux und der Herzog fanden ohne Schwierigkeit in dem Louvre Eingang. Von Madame Bonacieux war es bekannt, dass sie im Dienste der Königin stand. Der Herzog trug die Uniform der Musketiere von Herrn von Treville, welche erwähntermaßen an diesem Abend die Wache hatten. Überdies war Germain im Interesse der Königin, und wenn etwas vorfiel, so wäre Madame Bonacieux ganz einfach beschuldigt worden, sie habe ihren Liebhaber in den Louvre gebracht. Sie nahm das Verbrechen auf sich, ihr Ruf war allerdings verloren, aber welchen Wert hat in der Welt der Ruf einer kleinen Krämerin? Sobald der Herzog und die junge Frau sich im Innern des Hofes befanden, folgten sie ungefähr 20 Schritte einer Mauer. Nachdem sie diesen Raum durchwandert hatten, stieß Madame Bonacieux an eine kleine Türe, welche bei Tag offen, aber in der Nacht gewöhnlich geschlossen war. Die Türe gab nach. Beide traten ein und befanden sich in der Dunkelheit. Madame Bonacieux kannte jedoch alle Winkel und Räume dieses für die Leute vom Gefolge bestimmten Teiles vom Louvre. Sie verschloss die Türe hinter sich, nahm den Herzog bei der Hand, machte tastend einige Schritte, fasste ein Geländer, berührte mit dem Fuße eine Stufe und fing an, eine Treppe hinaufzusteigen, wobei der Herzog zwei Stockwerke zählte. Dann wandte sie sich nach der rechten Seite, folgte einer langen Flur, stieg wieder ein Stockwerk hinab, machte noch einige Schritte, steckte einen Schlüssel in ein Schloss, öffnete eine Türe und schob den Herzog in ein nur durch eine Nachtlampe beleuchtetes Zimmer und sagte zu ihm: »Bleibt hier, mein Lord, Herzog, man wird kommen.« Hierauf entfernte sie sich durch dieselbe Türe, welche sie mit dem Schlüssel wieder verschloss, so dass sich der Herzog buchstäblich gefangen fand. So sehr von aller Welt getrennt der Herzog von Buckingham war, so befiel ihn doch nicht die geringste Furcht. Eine der hervorspringendsten Seiten seines Charakters bestand im Aufsuchen des Abenteuerlichen und in der Liebe zum Romantischen. Brav, kühn, unternehmend, war es nicht das erste Mal, dass er sein Leben in solchen Versuchen wagte. Er hatte erfahren, dass die angebliche Botschaft von Anna von Österreich, deren Inhalt vertrauend er nach Paris kam, eine Falle war, und statt nach England zurückzukehren, hatte er die Lage, in die man ihn versetzt, missbraucht und der Königin erklärt, er würde nicht zurückkehren, ohne sie gesehen zu haben. Die Königin hielt seinem Drängen anfangs eine gänzliche Weigerung entgegen, später aber befürchtete sie, der Herzog könnte außer sich geraten und eine Torheit begehen. Schon war sie entschlossen, ihn zu empfangen und ihn zu bitten, er möge sogleich abreisen, als gerade an dem Abend dieser Entscheidung Madame Bonacieux, welche den Herzog suchen und nach dem Louvre zu führen beauftragt war, verhaftet wurde. Zwei Tage lang wusste man durchaus nicht, was aus ihr geworden war, und alles blieb ausgesetzt. Aber sobald sie ihre Freiheit wieder erlangt und mit Laporte die Verbindung wiederhergestellt hatte, nahmen die Dinge wieder ihren Lauf, und sie erfüllte den gefahrvollen Auftrag, den sie ohne ihre Verhaftung 3 Tage früher vollführt haben würde. Als sich Buckingham allein sah, näherte er sich einem Spiegel. Die Musketierkleidung stand ihm vortrefflich. Damals ein Mann von 35 Jahren, galt er mit Recht für den schönsten Baron und zierlichsten Kavalier von Frankreich und England. Der Liebling von 2 Königen, im Besitze eines Vermögens von Millionen, allmächtig in einem Reiche, das er nach seiner Laune umstürzte oder beruhigte, hatte Georges Villiers, Herzog von Buckingham, eine von jenen fabelhaften Existenzen unternommen, welche im Verlauf von Jahrhunderten die Nachwelt in fortwährendes Erstaunen setzen. Seiner sicher, überzeugt von seiner Macht, gewiss, dass die Gesetze, welche andere beherrschen, ihn nicht erreichen konnten, ging er gerade auf das Ziel los, das er sich vorgesetzt hatte, und war dasselbe auch so erhaben, so blendend, dass es für einen anderen eine Torheit gewesen wäre, nur seinen Blick darauf zu werfen. So war es ihm gelungen, sich wiederholt der schönen und stolzen Anna von Österreich zu nähern und durch die Macht der Verblendung ihre Liebe zu gewinnen. Georges Villiers stellte sich, wie gesagt, vor einen Spiegel und gab seinem schönen, blonden Haare die Wellenlinien wieder, die das Gewicht seines Hutes niedergedrückt hatte, strich seinen Schnurrbart in die Höhe und lächelte voll Freude, glücklich und stolz, dem so lange ersehnten Augenblick nahe zu sein, sich selbst in übermütiger Hoffnung zu. In diesem Augenblick öffnete sich eine verborgene Tapetentüre, und es erschien eine Frau. Buckingham sah diese Erscheinung im Spiegel. Er stieß einen Schrei aus. Es war die Königin. Anna von Österreich zählte damals 26 bis 27 Jahre, das heißt, sie stand in dem vollen Glanze ihrer Schönheit. Ihr Gang war der einer Königin oder Göttin. Ihre Augen, welche Smaragdreflexe warfen, waren unendlich schön und zugleich voll Sanftmut und Majestät. Ihr Mund war klein und frisch rot, und obgleich ihre Unterlippe, wie bei allen Prinzen vom Hause Österreich, etwas vor die Oberlippe hervortrat, so war er doch äußerst anmutig in seinem Lächeln, aber ungemein verächtlich in der Geringschätzung. Ihre Haut war berühmt wegen ihrer sammetartigen Weichheit. Ihre Hand und ihre außerordentlich reizenden Arme wurden von den Dichtern der Zeit als unvergleichlich besungen. Ihre Haare, welche in ihrer Jugend blond, nunmehr kastanienbraun geworden waren, umrahmten auf eine bewundernswürdige Weise ihr Antlitz, dem der strengste Richter nur etwas weniger Röte und der anspruchsvollste Bildhauer nur ein wenig mehr Zartheit in der Nase hätte wünschen können. Buckingham blieb geblendet. Nie war ihm Anna von Österreich auf den Wellen, bei den Feten, bei den Karussells so schön vorgekommen, als sie ihm in diesem Augenblick erschien, angetan mit einem einfachen weißen Seidenkleide und in Begleitung von Donna Estefania, der einzigen von ihren spanischen Frauen, welche nicht durch die Eifersucht des Königs oder die Verfolgungen von Richelieu vertrieben worden war. Anna von Österreich ging zwei Schritte vorwärts, Buckingham stürzte auf seine Knie und küsste, ehe es die Königin verhindern konnte, den Saum ihres Kleides. »Herzog, ihr wisst bereits, dass ich euch nicht habe schreiben lassen?« »Oh ja, Madame, ja, Eure Majestät, ich weiß, dass ich ein Tor, ein Wahnsinniger gewesen bin, glauben zu können, der Schnee würde sich beleben, der Marmor erwärmen. Aber was wollt ihr? Wenn man liebt, glaubt man leicht an die Liebe. Überdies habe ich bei dieser Reise nicht alles verloren, da ich euch sehe.« »Ja«, erwiderte Anna, »aber ihr wisst, warum und wie ich euch sehe, my Lord. Ich sehe euch aus Mitleid für euch selbst. Ich sehe euch, weil ihr, unempfindlich für alle meine Qualen, hartnäckig in einer Stadt verweilt, wo ihr euer Leben wagt und meine Ehre bloßstellt. Ich sehe euch, um euch zu sagen, dass uns alles trennt. Die Tiefe des Meeres, die Zwistigkeiten der Königreiche, die Heiligkeit der Schwüre. Es ist ein wahrer Frevel, gegen so viele Dinge zu kämpfen, my Lord. Ich sehe euch endlich, um euch zu sagen, dass wir uns nicht mehr sehen dürfen.« »Sprecht, Madame, sprecht, Königin«, erwiderte Buckingham. »Die Sanftheit eurer Stimme verhüllt die Härte eurer Worte. Ihr sprecht von Frevel, aber der Frevel liegt in der Trennung von Herzen, welche Gott füreinander geschaffen hatte.« »My Lord«, rief die Königin, »ihr vergesst, dass ich euch nie gesagt habe, ich liebe euch.« »Aber ihr habt mir auch nie gesagt, ihr liebet mich nicht. Und in der Tat, eine solche Äußerung wäre von Seiten eurer Majestät eine zu große Undankbarkeit. Denn sagt mir, wo würdet ihr eine Liebe finden, die der meinigen gliche? Eine Liebe, welche weder die Zeit, noch die Entfernung, noch die Verzweiflung zu ersticken vermögen. Eine Liebe, die sich mit einem entfallenen Bande, einem verlorenen Blicke, einem entschlüpften Worte begnügt. Vor 3 Jahren, Madame, habe ich euch zum ersten Male gesehen, und seit 3 Jahren liebe ich euch auf diese Weise. Soll ich euch sagen, wie ihr gekleidet waret, als ich euch zum ersten Male sah? Soll ich jedes Stück eurer damaligen Toilette beschreiben? Ich sehe euch noch vor mir. Ihr saßet nach spanischer Sitte auf Polstern. Ihr hattet ein Kleid von grüner Seide mit Gold- und Silberstickerei, hängende an euren schönen, an euren bewundernswürdigen Armen mit großen Diamanten befestigte Ärmel, eine geschlossene Krause, auf eurem Haupte eine kleine Mütze von der Farbe eures Kleides und auf dieser Mütze eine Reiherfeder. Oh, ich schließe die Augen und sehe euch, wie ihr damals waret. Ich öffne sie wieder und sehe euch, wie ihr jetzt seid. Noch 100-mal schöner. Welche Torheit, murmelte Anna von Österreich, die nicht den Mut besaß, dem Herzog zu grollen, weil er ihr Porträt so gut in seinem Innern bewahrt hatte. Welche Torheit, eine vergebliche Leidenschaft mit solchen Erinnerungen zu nähren. Und wovon soll ich denn leben? Ich habe nur Erinnerungen. Das ist mein Glück, mein Schatz, meine Hoffnung. So oft ich euch sehe, finde ich einen Diamanten mehr, den ich in dem Gefäße meines Herzens einschließe. Dieser ist der vierte, den ihr fallen lasst und ich aufraffe. Denn in 3 Jahren, Madame, habe ich euch nur 4-mal gesehen. Das erste Mal, wovon ich soeben gesprochen, das zweite Mal bei Frau von Chevreuse, das dritte Mal in den Gärten von Amiens. »Herzog«, rief die Königin, »spricht mir nicht von diesem Abend.« »Oh, sprechen wir im Gegenteil davon, Madame, sprechen wir davon. Es ist der schönste, leuchtendste Abend meines Lebens. Ihr erinnert euch jener herrlichen Nacht. Wie schön und balsamisch war die Luft, wie war der Himmel, so blau und mit Sternen bestreut. Ach, damals, Madame, konnte ich einen Augenblick mit euch allein sein. Damals waret ihr bereit, mir alles mitzuteilen, wie Vereinzelung eures Lebens, den Kummer eures Herzens. Ihr lehntet euch auf meinen Arm, halt auf diesen hier. Ich fühlte, als ich meinen Kopf nach eurer Seite neigte, wie eure schönen Haare mein Gesicht streiften, und so oft sie es streiften, bebte ich vom Scheitel bis zu den Zehen. O, Königin, Königin, o, ihr wisst nicht alles, was ein solcher Augenblick an himmlischen, paradiesischen Freuden in sich schließt. Meine Güter, mein Vermögen, meinen Ruhm, mein ganzes übriges Leben würde ich für einen solchen Augenblick und für eine solche Nacht hingeben. Denn in dieser Nacht, Madame, in dieser Nacht liebtet ihr mich, das schwöre ich euch. My Lord, ja, es ist möglich, dass der Einfluss des Ortes, der Zauber dieser schönen Nacht, das Blendwerk eures Blickes, dass diese 1000 Umstände, welche sich zuweilen vereinigen, um eine Frau ins Verderben zu stürzen, sich in diesem unseligen Augenblick um mich gruppiert haben. Aber ihr musstet wahrnehmen, my Lord, dass die Königin der schwach werdenden Frau zu Hilfe kam. Bei dem ersten Worte, das ihr zu sagen wagtet, bei der ersten Kühnheit, auf die ich zu antworten hatte, rief ich die Hilfe herbei. Oh, ja, ja, das ist wahr, und eine andere Liebe als die meinige wäre dieser Prüfung unterlegen. Aber meine Liebe ist glühender und beständiger daraus hervorgegangen. Ihr glaubtet, mich zu fliehen, indem ihr nach Paris zurückkehrtet. Ihr glaubtet, ich würde es nicht wagen, den Schatz zu verlassen, dessen Bewachung mein Herr mir übertragen hatte. Ach, was ist mir an allen Schätzen der Welt und an allen Königen der Erde gelegen? Nach 8 Tagen war ich zurückgekehrt, Madame. Diesmal hattet ihr mir nichts zu sagen. Ich hatte meine Gnade, mein Leben eingesetzt, um euch zum zweiten Male zu sehen. Ich berührte nicht einmal eure Hand, und ihr vergabt mir, als ihr mich so unterwürfig, so reumütig erblicktet. Ja, aber die Verleumdung hat sich aller dieser Torheiten bemächtigt, an denen ich, wie ihr wohl wisst, nicht im geringsten schuldig war. Der König hat durch den Kardinal angereizt, ein furchtbares Geschrei erhoben. Frau von Vernet wurde fortgejagt, Putange verbannt, Frau von Chevreux fiel in Ungnade, und als ihr als Botschafter nach Frankreich zurückkehren wolltet, widersetzte sich der König selbst, my Lord, wie ihr euch wohl erinnern werdet. Ja, und Frankreich wird die Weigerung seines Königs mit einem Kriege bezahlen. Ich kann euch nicht mehr sehen, Madame. Wohl, ihr solltet jeden Tag von mir sprechen hören. Was glaubt ihr, welchen Zweck diese Expedition von Re und das von mir beabsichtigte Bündnis mit den Protestanten von La Rochelle haben? Das Vergnügen, euch zu sehen. Ich habe nicht die Hoffnung, mit gewaffneter Hand bis nach Paris vorzudringen, das weiß ich wohl. Aber dieser Krieg kann einen Frieden herbeiführen. Dieser Frieden wird die Person eines Unterhändlers notwendig machen. Und dieser Unterhändler werde ich sein. Man wird es nicht mehr wagen, mich zurückzuweisen. Ich werde nach Paris zurückkommen, euch sehen und einen Augenblick glücklich sein. Tausende von Menschen müssen allerdings mein Glück mit ihrem Leben bezahlen. Aber was liegt mir daran, wenn ich nur euch sehe? Alles dies ist vielleicht töricht, vielleicht wahnsinnig. Aber sagt mir, welche Frau hat einen liebenderen Liebhaber? Welche Königin einen glühenderen Diener? My Lord, my Lord, ihr beruft euch zu eurer Verteidigung auf Dinge, welche euch noch mehr anklagen. My Lord, alle diese Beweise von Liebe, die ihr mir geben wollt, sind beinahe Verbrechen. Weil ihr mich nicht liebt, Madame. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr alles dies ganz anders ansehen. Wenn ihr mich liebtet, oh, es wäre zu viel Glück, ich würde närrisch werden. Ach, Frau von Chevreuse, von der ihr soeben gesprochen habt, Frau von Chevreuse war minder grausam als ihr. Hollande liebte sie, und sie erwiderte seine Liebe. Frau von Chevreuse war nicht Königin, murmelte Anna von Österreich, widerwillen durch den Ausdruck einer so innigen Liebe besiegt. Ihr würdet mich also lieben, wenn ihr nicht ihr wäret, Madame? Ihr würdet mich also lieben? Ich darf also glauben, dass euch nur die Würde eures Ranges so grausam gegen mich macht? Ich darf glauben, dass der arme Buckingham, wenn ihr Frau von Chevreuse gewesen wäret, hätte hoffen dürfen? Dank für diese süßen Worte, o, meine schöne Majestät, hundertfachen Dank! Ach, Milord, ihr habt schlecht verstanden, falsch ausgelegt. Ich wollte nicht sagen. Stille, stille, erwiderte der Herzog. Wenn ich glücklich durch einen Irrtum bin, habt nicht die Grausamkeit, ihn mir zu entreißen. Ihr sagtet mir selbst, man habe mir eine Falle gelegt. Ich werde vielleicht mein Leben daran lassen, denn ich habe seltsamerweise seit einiger Zeit Vorgefühle meines nahe bevorstehenden Todes. Und der Herzog lächelte ein zugleich trauriges und anmutiges Lächeln. »Oh, mein Gott«, rief Anna von Österreich mit einem Ausdrucke des Schreckens, welche eine größere Teilnahme für den Herzog kundgab, als sie gestehen wollte. »Ich sage dies nicht, um euch zu erschrecken, Madame. Nein, es ist sogar lächerlich, dass ich es euch sage. Glaubt mir, dergleichen Träume beschäftigen mich durchaus nicht. Aber das Wort, das ihr soeben zu mir gesprochen, die Hoffnung, die ihr mir beinahe gegeben, wird alles, sogar mein Leben bezahlt haben.« »Auch ich, Herzog«, sprach Anna von Österreich, »auch ich habe Ahnungen und Träume. Ich sah euch im Traume verwundet, blutend auf der Erde ausgestreckt.« »Auf der linken Seite verwundet, nicht wahr? Und zwar mit einem Messer?« unterbrach Buckingham die Königin. »Ja, so ist es, my Lord, so ist es, auf der linken Seite mit einem Messer. Wer konnte euch sagen, dass mir dies träumte? Ich habe es nur Gott in meinem Gebete anvertraut.« »Ich verlange nicht mehr. Und ihr liebt mich, Madame. Das ist gewiss.« »Ich liebe euch? Ich?« »Ja, ihr. Würde euch Gott dieselben Träume schicken wie mir, wenn ihr mich nicht liebtet? Hätten wir dieselben Ahnungen, wenn sich unser beiderseitiges Dasein nicht durch das Herz berührte? Ihr liebt mich, o Königin, und werdet mich beweinen. »Oh mein Gott«, rief Anna von Österreich, »das ist mehr, als ich ertragen kann. Geht, Herzog, im Namen des Himmels, geht, entfernt euch. Ich weiß nicht, ob ich euch liebe oder ob ich euch nicht liebe, aber ich weiß nur so viel, dass ich nicht meineidig sein werde. Habt also Mitleid mit mir und geht. Oh, wenn ihr in Frankreich getroffen würdet, wenn ihr in Frankreich sterben würdet, und ich könnte glauben, eure Liebe für mich wäre die Ursache eures Todes. Ich wüsste mich nie wieder zu trösten. Ich würde wahnsinnig. Geht also, geht, ich flehe euch an. Oh, wie schön seid ihr so. Oh, wie liebe ich euch, sprach Buckingham. Entfernt euch, geht, ich bitte euch. Und kommt später wieder. Kommt als Botschafter, als Minister. Kommt umgeben von Garden, die euch verteidigen, von Dienern, die euch bewachen werden, und dann fürchte ich nicht mehr vor euer Leben und werde mich glücklich schätzen, euch wiederzusehen. Oh, ist es wahr, was ihr mir sagt? Ja. Nun wohl, ein Pfand eurer Huld, einen Gegenstand, der von euch kommt und mich daran erinnert, dass ich nicht träumte, irgendeine Sache, die ihr getragen habt und die ich selbst tragen kann, ein Ring, Halsband, eine Kette. Und geht ihr gewiss, wenn ich euch gebe, was ihr von mir verlangt? Ja, sogleich, ja. Ihr verlasst Frankreich, ihr kehrt nach England zurück? Ja, ich schwöre es. Dann wartet einen Augenblick. Anna von Österreich ging in ihr Gemach zurück und kam beinahe in demselben Augenblick wieder heraus. Sie hielt in der Hand ein mit Gold inkrustiertes Kistchen von Rosenholz. »Hört, mein Lord Herzog, hört«, sprach sie, »behaltet dies zur Erinnerung an mich.« Buckingham nahm das Kistchen und sank zum zweiten Male auf die Knie. »Ihr habt mir versprochen, abzureisen«, sprach die Königin, »und ich halte mein Wort. Eure Hand, Madame, und ich reise.« Anna reichte ihm ihre Hand, indem sie zugleich die Augen schloss und sich auf Estefania stützte, denn sie fühlte, dass ihre Kräfte zusammenbrachen. Buckingham drückte seine Lippen leidenschaftlich auf diese schöne Hand, stand dann auf und rief, »Ehe 6 Monate vergehen, habe ich euch wiedergesehen, wenn ich nicht tot bin, Madame, und sollte ich auch die ganze Welt umkehren.« Seinem Versprechen getreu, stürzte er aus dem Zimmer. Auf der Flur traf er Madame Bonacieux, die ihn erwartete, und mit demselben Glücke und mit denselben Vorsichtsmaßregeln aus dem Louvre zurückführte. Ende von Abschnitt 12, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Oktober 2025.